Zum Tag der Sonne fanden in Mexiko, Angola und Uganda Festtreffen, Seminare über die Verdienste, Bücher- und Fotoausstellungen, Leseveranstaltungen, Vorträge und Rundtischgespräche statt. Auf den Veranstaltungsplätzen waren die Fotos über das Leben und die Verdienste von Kim Il-sung und Kim Jong-il und über die revolutionäre Tätigkeit von Kim Jong-un zu sehen. Zur Schau gestellt waren die unvergänglichen klassischen Werke von Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un und die Bücher und Fotos über Son Goon-Korea. An den Veranstaltungen nahmen teil die Persönlichkeiten der Parteien und Organisationen und die Massen. Die Redner betonten, Präsident Kim Il-sung sei ein außergewöhnlicher Denker und Theoretiker und ein herausragender Politiker gewesen, der von Jahrhundert zu Jahrhundert von Koreanern und fortschrittlichen Menschen der Welt die Hochachtung genießt.